Stärk und Macht sei des Allerhöchsten Namen. Zion ist noch seine Stadt. Stärk und Macht sei des Allerhöchsten Namen. Halleluja, Halleluja, Stärk und Macht sei des Allerhöchsten Namen. Des Allerhöchsten Namen. Macht sei des Allerhöchsten Namen. Halleluja, Stärk und Macht sei des Allerhöchsten Namen.